Ich sollte beim nächsten Mal einfach 5 Kippen vordrehen, dann kann ich auch während dem Casten entspannt rauchen. Genau, das war das Wort zum Start. Wir haben die Kurbel gedreht und sind wieder da für euch. Die nächste Fahrt gedrückt. Hallo. Also wenn du die Folge noch vor Karfreitag online bekommen möchtest, dann ist noch gar kein Vasen. Du kannst dir das sparen. Nee, die Folge, das ist ein Extrablatt. Hallo. Es ist Vasenzeit. Vasenzeit. Für alle Menschen außerhalb von Stuttgart. Scheißegal. Nee. Ich schaffe ja außerhalb von Stuttgart und da sitzen nachmittags verdammt viele Menschen in der Bahn, die zum Vasen wollen. Wir reden von außerhalb des Großraums Stuttgart. Ja, okay, das ist... Doppelkennzeichen gelten noch als Stuttgart, gelegentlich. Dann, wenn es dir in den Kram passt, ne? Genau. Ja, ich meine, die Ur-Stuttgarter gehen ja eh nicht auf den Vasen, weil es ist ja keine Stadt. Ja, aber es ist ja Stuttgarter Frühlingsfest. Ja, genau. Also, es ist Frühlingsfest, es ist Vasenzeit und wir sprechen... Irgendwas ganz anderes. Genau. zum einen gibt es von einer lustigen Marke, deren Namen wir nicht nennen, eine Kampagne für Männerkosmetik, die auch mich dazu inspiriert hat, den Taschenuschis, da sind sie wieder, den Taschenuschis mitzuteilen, sie könnten auch mal das Thema Männerkosmetik aufs Tablett nehmen. Und sie sprachen drüber, denn diese Marke hat ein sehr lustiges Programm, das da Science mit Z hinten heißt. Und der Werbeslogan für Männer wie uns. Ja. Und ich muss bei uns immer an Techno denken. Uns. Also ich fühle mich da nicht angesprochen. Ja, ich auch nicht, weil dieses Z hinten dran, das ist für mich so 16-jährige picklige Gamer. Genau, für Männer wie uns. Ja. Nicht über Gaming reden, sonst kommen wir wieder auf den Videospielpreis und genau, Bär aber, und. Genau, und keine Ahnung, gegen Pickel ist irgendwann der Abdeckstift erfunden worden. Womit wir auch schon beim Thema sind, benutzt du Abdeckstift? Ja. Siehst du, das sind so Sachen, wo Männerkosmetik dann tatsächlich schon wieder die Frage ist, warum? Weil man sich nicht in die Damenkosmetikabteilung traut? Ich meine, warum? Also warum soll ich einen Pickel abdecken? Der ist halt da. Ich bin ein Kerl, ich habe einen Pickel, Feierabend, dann habe ich ihn 3 Tage später wieder nicht mehr. Ich drücke ihn aus oder ich brenne ihn aus. Ja, damit er richtig groß rot im Gesicht leuchtet. Yay. Ja, dann kann ich Kriegsverletzung sagen. Genau. Wobei es den Pickelabdeckstift in den Männerkosmetikregalen, die ich kenne, tatsächlich nicht gibt. Okay. Nee, tatsächlich war der Gedanke, warum ich das Thema vorgeschlagen hatte, tatsächlich eher der, dass man ja quasi mit der Möglichkeit, dass Frauen sich schminken können und mit der Möglichkeit, dass Frauen an sich herumdoktern können, irgendwann nicht nur die Option und die Möglichkeit geschaffen hat, sondern aus der Möglichkeit auch immer die Erwartung entsteht. Das heißt auf Deutsch die Erwartungserwartung. Dadurch, dass es möglich ist, erwartest du, dass es getan wird. Und ja. Ist das die Erwartung junger Männer, dass junge Frauen sich das Gesicht zukleistern? Na, zumindest ist es die Erwartung von jungen Männern, dass junge Frauen halbwegs adrett und nett und freundlich ausschauen und nicht... Und das geht ja auch ohne Make-up. Das geht auch mit Seife. Ja, aber wir reden ja nicht davon, dass du jetzt... Also, wenn ich mich so zurück entsinne an meine Jugend und an die Adoleszenz, dann erinnere ich mich nicht daran, dass die pickeligen Nerdgirls so richtig Beliebtheit hatten. Ja. Und du meinst, das lag an der fehlenden Schminke? Unter anderem auch. Und nicht daran, dass sie picklige Nerdgirls waren. Na, ich glaube, es lag halt auch einfach nur an der Erwartung von den jungen Männern. Okay. Ich höre übrigens schon den Hate, den ich für den Kommentar bekomme. Nein, tatsächlich, natürlich kann es auch daran liegen, dass Nerdgirls einfach viel zu schüchtern sind und gar nicht rausgehen und was weiß ich was. Also, mag sein, ich kann es nicht beurteilen. Aber tatsächlich ist es durchaus so, dass durch die Möglichkeit wird die Erwartung geschaffen. Durch geschaffene Möglichkeiten werden Erwartungen erzeugt. Das Sein bestimmt das Bewusstsein oder so, ne? Ja, genau. Also die Möglichkeit bestimmt die Erwartung. Ja. Weil natürlich, dadurch, dass du etwas verändern kannst und dadurch, dass du quasi Dinge verbessern kannst, hast du irgendwann auch den Anspruch, es zu verbessern. Also von anderen kommt dann der Anspruch, dass du Dinge verbesserst. Gut, sagen wir mal so, die Zahl der Schönheitsoperationen hat zugenommen, aber es ist jetzt nicht so, dass jede zweite Frau hier, die an uns vorbeischlendert, sich was hat machen lassen. Naja gut, die da hinten hat sich ein Kind machen lassen, aber das ist was anderes. Auf jeden Fall. Ja. Auf alle Fälle. ja, das ist einfach nur die Frage. Also ich bestimmen die Erwartungen wirklich, bestimmt die mögliche wirkliche Erwartungen, das ist halt eine These, die ich den Damen auch mit auf den Weg gegeben habe. Okay. Wobei sie natürlich die Erwartungen erfüllt haben, dass sie gesagt haben, ja, wegen uns selbst soll Mensch tun lassen, was er möchte, aber für uns. Und das ist eigentlich das Interessante. Im Grunde sind wir alle so tolerant und sagen, ja, jeder Mensch darf tun und lassen, was er möchte. Mhm. Aber wenn wir selbst quasi mit Menschen interagieren, sollen sie doch gefälligst so ein bisschen unsere Erwartungen erfüllen. Ja. So, und da ist halt die Frage, entsteht bei den Damen auch die Erwartung gegenüber den Männern durch die Möglichkeit, dass sich Männer jetzt hier Abdeckstift und... Ich meine, wie ist es unter Männern? Wie erwarten Männer von anderen Männern jetzt, dass sie Dinge verändern, dadurch, dass sie es können? Eigentlich nicht. Ich meine, es gibt ja eine ausgemachte Leben- und Leben-Lassen-Kultur. Ich meine, man zickt sich untereinander an, wenn man nicht zur entsprechenden Leben- und Leben-Lassen-Subkultur gehört. Ich meine, Rollenklischees gibt es auch. Die kann man auch weiter diversifizieren. Aber ich... Keine Ahnung, also ehrlich gesagt, diese Sache mit der Männerkosmetik, der eigentliche Witz an der ganzen Nummer ist ja, dass wir, wenn wir von Männerkosmetik reden, dann reden wir von Hautcreme in 25 verschiedenen Varianten. Ja, auch. Also es gibt ja in der Zwischenzeit, dadurch, dass sie sich quasi das ist ja, ne, mehr und mehr entwickelt sich ja halt wirklich alles in der Richtung. Das heißt, du hast alles, was es irgendwann für Frauen schon gab, jetzt dann langsam aber sicher auch nach und nach für Männer. Ja, aber das sind tatsächlich, also das ist mehr Pflegeprodukt als wirklich Kosmetik. Ja gut, aber Hautpflege ist ja auch eine Form von Hautpflegekosmetik. Also ja, aber es ist, also ob du dich, du erzählst bei diesen ganzen Tuben und Tiegeln, die man in diesem Regal da bekommt, das gleiche erzählst du, wenn du dir die berühmt-berüchtigte blaue Dose, die du seit deiner Kindheit kennst, ins Gesicht schmierst. Die Dose selber nicht, aber den Inhalt. Ja, du kannst die Dose selber kann man aber wunderbar ins Eisfach legen und für Prügeleien so aufs Pfeilchen drücken. Ja, super. Genau. Ja, perfekt. Also von daher, okay, die Erwartung, dass wenn deine Haut sich unter normalen Umständen so anfühlt wie grobkörniges Schmirgelpapier, dann erwarte ich schon, dass wenn du mit mir kuscheln möchtest, du vorher Creme drauf geschmiert hast. Okay. Es sei denn, ich stehe auf Schmirgelpapier. Okay, also wenn du jetzt ein Handwerker wärst, würdest du zum Beispiel... Ja, ja, das könnte ich, das wäre vielleicht, dann muss man das vielleicht nicht, aber... Sandpapier. Gut, kommen wir mal zu einem zweiten Thema. Wir sind heute ein Extrablatt, wir springen einfach mal schnell durch so ein paar Themen. Genau, hüpf mal. Wir waren ja auch nominiert. Ich war nominiert, zweimal nominiert mit meinem Podcast für mich und einmal mit uns beiden. Ja. Waren wir nominiert beim Deutschen Podcastpreis. Und wir haben wieder mal gewonnen, denn wir sind Deutschlands bestaussehendstes, attraktivstes Nerd-Duo mit angeschlossenem Podcast-Format. Genau, und wir haben wieder Pott gewonnen, oder was? Genau, ja, den rauchst du die ganze Zeit schon. Nee, das ist Tobak. Ja, das ist starker Tobak. Ja. Also es ist natürlich starker Tobak, dass wir den Preis gewonnen haben, wie immer. Jedes Jahr freuen wir uns wie Sau. Danke an alle unsere Freunde und ich danke auch meinen Eltern. Ja, und Herrengedeck hat übrigens nicht gewonnen dieses Jahr. Nee. Die sind nur Dritter geworden in der Kategorie Unterhaltung. Über die Kategorisierung, dass das kommerziell und nicht kommerziell gibt und Profit und Non-Profit in der Nominierung gab und warum wir eigentlich Unterhaltung waren und nicht Bildung und eigentlich auch nicht Games, obwohl wir eigentlich in der letzten Staffel tatsächlich auch sogar gegamert haben. Genau. Und dass wir ja sehr bildungsaffin sind. Genau, also wir haben auch den Bildungspreis nicht gewonnen. Dementsprechend, was wollten wir zu dem Preis sagen? Der Preis an sich ist eigentlich ziemlich albern. Überflüssig. Die Kategorisierungen sind halt für den Arsch. Im Grunde sollte er ja mal irgendwann auch Newcomer-Formate fördern. In der Zwischenzeit gewinnen diesen Preis halt tatsächlich dann auch so Newcomer-Formate von Menschen, die als Quereinsteiger einsteigen, so Gronkh. Ja. Den kennt man halt in der Podcast-Szene eigentlich so gar nicht. So, aber ein bisschen YouTube-mäßig ist er halt durchaus ein bisschen bekannt. Gronkh. Der macht sogenannte Let's Plays. Plätzchen? Let's Plays. Lass uns was platzieren? Nee, lass uns spielen. Also er setzt sich quasi hin. Das ist ein Trend, der in Amerika so in den Nullerjahren entstanden ist und dann so nach Europa rübergeschwappt ist. Okay. In den Zehnerjahren. Ja. So, die Menschen spielen Videospiele und manchmal reden sie drüber, manchmal nicht. Okay. So, was wir auch mal gemacht haben. So. Ach so, das ist so, wie, wo wir früher nebeneinander an der Konsole gehockt haben. Genau, Mario Kart. Ja, nee, das spielt man ja zusammen. Ja, wir haben Mario Kart zusammengespielt und haben dann quasi... Ja, aber wenn ich das Format richtig verstehe, ist das eher wie noch so ein bisschen früher. Einer hat Super Mario gespielt und der andere hat zugeguckt. Genau, so da gucken halt eine Million zu. Ja, okay, da gucken eine Million zu. Also ich meine, ich fand das als Kind immer scheiße, wenn der andere den Controller hat. Und die Jugend von heute tut sich das freiwillig an. Ja, klar. Ja, weil die dann noch so komische Kommentare dazu ablassen. Ach du Scheiße. Ja, das haben wir früher auch getan. Also ich sehe den Unterschied nicht. Naja, auf alle Fälle... So ein Preis geht halt dann an Quereinsteiger. Ich meine, ich finde es ja nicht schlimm. Absolut, absolut kein Neid wegen mir. Großartige Formate haben großartige Preise verdient. Blöd nur, dass der Preis A nicht großartig ist und B ist halt nichts mit ja dem eigentlichen Feiern des Mediums zu tun hat, sondern eigentlich eher damit zu tun hat, ja, der macht jetzt halt auch mal einen Podcast und holt sich da halt auch mal einen Preis. Das wäre als, ja, würde, ja... So ein Fernsehfuzzi beispielsweise. Ja. So, keine Ahnung, so ein Fernsehfuzzi, so. Der bei Radio Bremen oder sowas mal angefangen hat und dann bei Harald Schmidt war und sowas. Der dann aus Versehen auch mal einen Podcast machen und damit halt Preise gewinnen. Ich, das passiert halt manchmal. So, keine Ahnung, er hat ein Millionenpublikum im Fernsehen und dann macht er halt mal auch Podcast nebenbei, aus Versehen. Oder und dann dreht er auch mal einen Film und gewinnt damit den deutschen Fernsehpreis. Filmpreis, nee, die deutsche die Goldene Kamera oder sowas. Oh, den Bambi. Genau. In so einem jungen Medium kannst du halt noch als Quereinsteiger so richtig einsteigen und nimmst halt deine Fanbase mit. Wie gesagt, absolut kein Neid, aber es ist halt dann kein Nachwuchsförderpreis, sondern es ist dann halt ein, ja, wir hauen halt der Fanbase, die schon aus anderen Medien hinter jemandem her dackelt, den Preis hinterher. Ja, die Frage ist dann vor allen Dingen natürlich, wie nachhaltig das ist, wenn der seine Fanbase auf seinen Podcast mitbringt, ob das was fürs Medium insgesamt bringt. Natürlich nicht. Das sagst du. Ja, natürlich. Hoffen, die Macher des deutschen Podcastpreises sind da andere Ansicht. Ja, das ist ja der deutsche Podcast. Weil alle die Zehntausenden, die Gronkh jetzt beim Spielen auch nur zuhören, ohne Bildschirm, let's hear oder so. Let's hear. Die hören dann in Zukunft auch Qualitätspodcasts wie die Elite. Genau, wenn sie aus Stuttgart sind. Alle anderen hören uns sowieso nicht mehr, wahrscheinlich bald, irgendwann. Weil wir sind schon wieder in Stuttgart im Schlossgarten, immer noch. Ja, also um das Geheimnis mal aufzulösen, wir nehmen Folgen am Stück auf und zwei. Genau, wir treffen uns so zweimal im Jahr und rabatzen dann alles runter. Genau. Eigentlich ist jetzt Winter und wir frieren wie Sau. Genau, aber unsere Kristallkugel hat uns zuverlässig mit den Ereignissen der nächsten Monate versorgt und wir machen jetzt nochmal die Folgen bis einschließlich Juli. Genau, Kevin, in de Stiefel pinkeln ist gut, hat der Opa auch in Stalingrad gemacht. So. Wieder mal der Lachanfall. Das ist schön. Den schneide ich nicht raus. Was soll eigentlich der Scheiß mit den verstellten Stimmen in letzter Zeit? Hast du was genommen und mir nichts abgegeben? Nein. Also, kommen wir mal zum nächsten Thema. Oh Gott, du hast noch eins. Ja, ja, wir sammeln jetzt mal gerade. Ich habe ein DHL-Paket bestellt. Oh Gott, mein Beileid. Ja, ich habe bestellt bei einem komischen amerikanischen Händler. Und dem kleinen A? Genau. Und... Es war eine Donnerstagsbestellung und das Paket hätte an einem Samstag ankommen sollen. Boah. Ja, ich habe nicht mal eine Postkarte im Briefkasten gehabt. Also ich war zu Hause. Willkommen in meiner Welt. Ich war zu Hause. Es hat nicht geklingelt. Es war keine Postkarte drin. Kein Nachbar hat ein Paket annehmen können, denn auch bei den Nachbarn wurde nicht geklingelt, denn der Postbote war gar nicht da. Der Paketbote war einfach nicht anwesend. Hast du dafür Beweise? Naja, er beweist ja nur seine Anwesenheit durch eine Postkarte. Hast du dafür Beweise? Ja, wie gesagt, es wurde kein Postauto bei uns in der Straße gesehen. Hast du dafür Beweise? Beweis mal, dass du keine Postkarte im Briefkasten hattest. Ja, da ist keine. So, dementsprechend, wir bekamen aber per Mail mitgeteilt, dass unser Paket in der Filiale liegt. Joa. Jetzt die lustige Geschichte. Ich rief dann beim Telefonsupport an und fragte, wie schaut's, also die Mail habe ich erst später gesehen. Ich rief am Telefon an und sagte, hier, wie schaut's aus mit dem Paket? Mhm. Da sagte er, ja, er kann ja veranlassen, dass es nochmal rausgeschickt wird. Sag ich, ja, wann? Ja, am Dienstag. Ja. Ja. Nehmen wir mal an, ich hätte am Samstag einfach diese Bestellung einfach nochmal abgeschickt. Ja. Dann wäre die wahrscheinlich am Montag bei mir gewesen, wenn nicht am Dienstag. Ja. Ja. Mit anderen Worten, die Bestellung, die ich dann bekommen hätte, wäre sogar die zweite gewesen. Jetzt ist es so, die Alternative wäre gewesen, er sagte mir, ja, vielleicht bekommen Sie Montag doch noch eine Karte in den Briefkasten. Mit der ich dann wiederum auch Dienstag ja. in die Filiale hätte gehen können. Du weißt, dass du auch ohne Karte in die Filiale gehen kannst. Das habe ich jetzt dann auch getan. Ja. Ich habe mir nämlich die E-Mail ausgedruckt und bin dann tatsächlich mit einer ausgedruckten E-Mail hin. Ja. Denn da stand drauf, drucken Sie es aus, zeigen Sie es uns, dann kriegen Sie es. Genau. So. Brauchst nur die Paketnummer, also die Sendungsnummer. Genau. Und Personalausweis. Genau. Es reicht sogar eigentlich nur der Personalausweis, weil die nach Namen in den Filialen irgendwie sortiert sind. Genau. Aber der Mann am Telefon sagte, er kann nicht garantieren, dass es so ist. Das Interessante ist tatsächlich die andere Frage. Und zwar sagte der Support dann auch, ja, Sie können sich beschweren. So, ich fragte daraufhin, und jetzt kommt jetzt die Frage mit dem Beweis, ja, haben denn Beschwerden jemals was bei euch gebracht? Also gibt es einen evidenten, empirischen Beleg dafür, dass Beschwerden bei euch irgendwas bewegen? Mhm. Hat sich durch eine Beschwerde jemals irgendetwas verbessert, verändert oder sonst irgendwas? Hat er dir eine Antwort gegeben? Sie sind bis heute mir eine Antwort schuldig. Also Gerüchte halber, ich verfolge das ja auch immer mit großem Vergnügen, dieses Thema Paketzustellung. Das Einzige, was erwiesenermaßen passieren kann bei einer Beschwerde über den Paketboten, ist, dass der Paketbote erst recht keine Benachrichtigung mehr hinterlässt und bei dir auch nicht mehr klingelt und mit deinen Paketen Fußball spielt. Ja, das ist die nächste Befürchtung. Deshalb habe ich das aufgegeben, mich zu beschweren und lasse mir alles irgendwo hinliefern, wo der Paketbote nicht klingeln muss. Ja, Packstation. Genau, oder Paketshop. Oder gleich zum Nachbarn. Oder den sympathischen Hermesboten, der, dem ich gesagt habe, da ist gut. Da ist gut? Da ist gut, ja. Er hat mich gefragt, ist da gut? Habe ich gesagt, da ist gut. So, die Rassismuskeule ist auch schon wieder drauf. Ich habe mich jetzt schon mit Nerdmädchen angelegt, jetzt ja auch noch die Ausländer. Gibt es noch irgendeine Randgruppe, die ich mobben kann? Nerdmädchen und Ausländer? Nerdmädchen? Mit Akzent. Naja, mal schauen, wen haben wir schon noch? Erwähnt, dass ich Tunden nicht leiden kann? Gut, willkommen zum Misanthropen-Podcast. Naja, ehrlich gesagt, beim Thema Pakete kann man Menschen nur beginnen zu hassen. Ich bin schon ein bisschen entsetzt, dadurch, dass ich mich ja neu einrichten muss, habe ich auch relativ viel online bestellt. Da ist noch nichts schiefgelaufen. Wir podcasten das hier gerade am Montag. Am morgigen Tag erwarte ich eine größere Lieferung per Spedition. Das wird nochmal spannend, weil wir Baustelle vor der Tür haben. Oh, okay. Wenn ihr vor ein paar Tagen einen Urschrei gehört habt und festgestellt habt, dass in Stuttgart Scheiben gesprungen sind, dann war ich, dass der ausgeflippt ist. Ja gut, es sind jetzt ein paar Tage noch bis dahin. Ja, also, das hier wird rauskommen eine Woche nach Ostern. Ja, okay. Also wenn irgendwann in der Zeit vor Ostern irgendwie in Stuttgart eine furchtbare Katastrophe passiert ist, das war ich. Mir fällt gerade ein, und zwar, es gab für unsere Wilhelma, das ist der Zoo in Stuttgart, gab es mal irgendwann einen Slogan in der Bahn, da war so ein Banner und dann stand da dran, willkommen in den Tropen, weil da sind ja auch solche tropischen Pflanzen. Mhm. Könnte auch zu unserem Podcast passen, oder? Willkommen bei den Misanthropen? Willkommen in den Tropen, Misanthropen. Misanthropen. Ja, mir, ja. Edmund Stoiber sagt, Misanthropen. Misanthropen. Mach Urlaub in den Misanthropen ist übrigens auch eine Textzeile von Großstadtgeflüster. Schön. Einer der Gründe, warum ich diese Band so liebe. Ja, da kommen wir nochmal zum Thema Hinterköpfe. Hinterköpfe. Du spieltest da auf kahlrasierte Hinterköpfe an. Ja, die wecken bei mir irgendwie böse Assoziationen. Ja, aber kahlrasierte Hinterköpfe sehen unter schwarzen Hoodie-Kapuzen doch dann schon gar nicht mehr so schlimm aus. Ja, du ziehst die Kapuze ja aus. Ja, aber wir reden ja von Menschen, die die Kapuze dann doch besser aufziehen und am besten im Block marschieren. Ja. Und eher so in Hamburg G20 stören als... Ja, tendenziell schon, aber so phänotypisch sind die, wenn die keine Kapuze aufhaben, von den anderen Geilrasierten nicht so gut zu unterscheiden. Okay. Wenn die so wirklich so in Reihe und Glied stehen... Und sich so im Takt gleichmäßig bewegen, das hatte schon Reichsparteitagsstimmung, nur mit besserer Musik. Okay, ja, wir könnten gerne mal eine Gruppe Skinheads einladen und die können dir dann den Unterschied zwischen Oi und allem anderen Skins erklären. Den Unterschied kenne ich, bei den einen kriege ich aufs Maul, bei den anderen erst, wenn ich den Mund aufgemacht habe. Also, da gibt es untergeartig ganz tolle, also damit haben wir die nächste Randgruppe. Beziehungsweise, sind Skins noch Randgruppe? Sind die nicht schon außer? Na, okay. Die sind als Kind einmal zu oft vom Wickeltisch gefallen, aber die sind noch nicht vom Rand runtergeschoben. Es gibt auch linke Skins. Die sind als Kind auch einmal zu häufig vom Wickeltisch gefallen. Also es gibt ja der bunt gemischte Skins. Bunt gemischt. Ich hätte gerne eine Tüte Skins bunt gemischt. Bunt gemischt ist. Nein, also gut, wir können auch Hip-Hopper dissen. Ja, wahrscheinlich. Ich entsinne mich noch daran, als es dann irgendwann. Ich dachte, anfing. Die Hip-Hopper hätten wir mit dem Block schon gedisst. Nee. Ich entsinne mich noch, das ist auch eine schöne Geschichte, ich entsinne mich noch, als der Battle-Rap nach Deutschland kam und so die ersten Battle-Rap. Ja, Rap-Battles auf Jams stattfanden. Ja. Und irgendwann zog sich das Ganze dann ins Internet und. Da fingen dann Menschen an, sich gegenseitig zu dissen und erzählten dann in ihren Texten auch, ich fahre in deine Stadt und ich hau dir eine rein. Die nächste Eskalationsstufe war dann, als diese Menschen nicht mehr gerappt haben, ich fahre in deine Stadt und hau dir eine rein, sondern mit ihrer Bahnkarte zur Deutschen Bahn gegangen sind, sich eine Zugfahrkarte gezogen haben und dann in die andere Stadt gegangen sind und den anderen eine reingehauen haben. Ja. Weil Rap-Battle ja so friedlich und wir meinen das eigentlich nur aus Spaß und Beefen ist total lustig. Ja. Genau. Aber es gehört dann auch dazu, sich aus Spaß gegenseitig zu hauen. Genau, in die andere Stadt zu fahren und den anderen Krankenhaus reinzubrüllen. Ja, ich finde das sehr löblich. Also ich finde ja, dass Worten Taten folgen sollten. Also ich meine, spätestens da war für mich Hip-Hop dann der Moment, wo ich dachte, ist das nur schlau? Ja. Aber wo war der Diss? Was? Wo war der Diss? Bei wem? Gegen Hip-Hop. Naja, er war ja mal schlau. Ja. Okay. Du willst also sagen, alle Hip-Hopper sind dumm. Nein, aber wenn du mal so die Anfänge von Hip-Hop siehst und so Advanced Chemistry, Anarchist Academy und so Sachen, da waren ja durchaus schlaue Texte dahinter. Und wenn du dann, ja, so heutzutage siehst, dann hast du halt, ja. Als Akademiker noch auf Strulle gemacht haben, war das ja noch irgendwie. Ja. Aber als dann irgendwann Strulle es auf Strulle gemacht haben, wurde es genau. Dann irgendwann schwierig. Ich wollte halt nur sagen, also wenn du dumme Menschen dissen möchtest, dann musst du es auch einfach halten. Also, nee. Die hören uns eh nicht, also gut. Nächste Randgruppe. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Nee, ich glaube, da lassen wir es mal dabei. Genau. Liebe Zuschauer, Zuhörer, ja, ich übe noch. Welche Randgruppe haben wir bislang vernachlässigt? Schreibt genau. Uns. Wer braucht mindestens... Nein, ganz ernsthaft, wir können ja auch mal wieder nett sein. Ich bin nie nett. Ich meine, wir könnten noch über Babylon 5 Podcaster reden. Eine ganz interessante Geschichte noch zum Rausschmeißer. Es gab vor Jahr und Tag mal ein kleines Shitstürmchen, ausgelöst durch ein paar klare Aussagen. So, diesen klaren Aussagen folgten, oder diesen Taten auch, folgten auch Entschuldigungen. Jetzt ist es was ganz Interessantes. Und zwar ging die Frage ein, ob die Entschuldigung für diese Taten und Aussagen, denn in gleichem Maße kommuniziert wurden wie die Aussagen und Taten. Und da fiel mir was Interessantes ein und was extrem Interessantes auf. Zeitungen haben ja so die Angewohnheit, Gegendarstellungen immer kleiner zu drucken als die Nachrichten. Ja. Das Problem ist, Entschuldigungen haben nie die gleiche Reichweite wie Shitstürmchen. Ja. Weil Shitstürmchen haben die Angewohnheit, dass der Content geteilt wird. Ja. Entschuldigen in der Regel nicht. Mhm. Das heißt, wir müssen uns jetzt bei jemandem entschuldigen. Nein, müssen wir nicht. Gott sei Dank. Haben wir ja längst gemacht. Die haben sich auch bei uns entschuldigt. Das Problem ist nur, in beide Richtungen war die Reichweite der Entschuldigung natürlich jeweils nie so groß wie das Shitstürmchen. Ja. Weil natürlich jeder, der irgendwie von dem Shitstürmchen mitbekommen hat, gesagt hat... Während bei der Entschuldigung gesagt wurde, ignorieren wir mal gekonnt, ist ja nur ja, friedlich. Das ist, ja... Das ist wie im Bett. Über Erregungszustände freust du dich nicht mehr über all das, was danach kommt. Ja gut, ich meine, die meisten Frauen werden natürlich dann definitiv nicht sagen, wenn er sagt, oh, Entschuldigung, das passiert mir sonst nie. Genau, die Sätze, die du... Das ist wobei, das erzählen aber Frauen ihren Freundinnen eher als das andere. Dass es mal einen Erregungszustand gab. Ja, nein, über das Versagen des Erregungszustandes. Das funktioniert andersrum. Also fassen wir zusammen, Shitstürmchen haben tatsächlich die Angewohnheit, einfach, ja, lauter zu sein als die Entschuldigung, weil keine Sau sich für die Entschuldigung eigentlich interessiert. Genau, und der Sinn einer Entschuldigung ist nicht, dass möglichst viele Menschen es mitbekommen, sondern die Menschen, die man damit mit der ursprünglichen Erregung getroffen hat. Warum habe ich gerade sehr seltsame Bilder im Kopf? Weil du Schweinkram denkst. Weil du immer nur Schweinkram denkst. Okay, falls ihr euch auch von einer Erregung getroffen fühlt. Fump. Dann war ich hoffentlich dran schuld. Okay. Liebe Zuhörer, falls ihr euch von einer Erregung eines öffentlichen Ärgernisses. Du bist ein öffentliches Ärgernis, oder? Ich bin ein öffentliches Ärgernis. Ich trage einen knallgrünen Pullover. Ich bin ein öffentliches Ärgernis. Ein Hoodie. Ja. Mit Hinterkopf. Auf alle Fälle. Oh Mann, wir gackern. Das ist mir aufgefallen. Es gibt jetzt ganz viele Duo-Podcasts, die in der Regel von Frauen gemacht werden. Das ist gar nicht böse gemeint, aber von Frauen gemacht werden und da wird auch relativ viel gelacht und gegackert. Ich habe mir mal überlegt, bei manchem Format einfach das Lachen einfach nur zusammenzuschneiden und schon habe ich auch ein 10-Minuten-Format. Vielleicht sollten wir mal einen Lachpodcast machen. Ein Lachpodcast. Und natürlich immer noch gilt, falls ihr uns als Gäste haben wollt, wir lachen auch nicht so arg viel. Wir können auch mal sehr seriös und sehr ernst sein. Genau, also man kann auch mit uns über Themen sprechen. Ja, außer man setzt uns in den Stadtgarten, in den Schlossgarten, in den Stadtpark oder sonst irgendwo hin. Dann endet das meistens nicht. Ja, oder es sind alberne Themen. Also, ja, wir sehen Menschen. Oh, Uniform, heiß. Uniform? Da vorne. Also, ja. Das sind Jungs in Uniform, lass uns Schluss machen. Ich will gucken. Okay, wir wünschen euch was. Lasst es euch gut gehen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und kleiner Spaß noch, wenn ihr irgendwie eine Straftat begeht und ins Gefängnis kommt, dann... dauert das eine Weile. Wenn ihr irgendwie auf Twitter geblockt werdet, ist das meistens lebenslang. Macht euch darüber mal Gedanken. So, und jetzt sehen wir eine Gruppe Ausländer, die von zwei uniformierten Menschen beglückt werden und die Ausländer trinken aus... Thermosflaschen? Dosen. Es sind also keine Bierdosen. Das macht sie verdächtig. Menschen, die im Park sitzen, müssen Bierdosen bei sich haben. Sonst werden sie, ja... Ich bin mir auch noch nicht mal restlos sicher, ob das Ausländer sind. Doch. Also da ist durchaus der Anatole zu erkennen oder auch der Grieche. Und was ja keine alteingesessenen Stuttgarter Familien sind, weil Gastarbeiter gab es hier nie. Doch, aber das sind, also ich sage mal so, sie haben auf jeden Fall einen Migrationshintergrund. Vielleicht sind es auch keine Ausländer, sondern haben einen Migrationshintergrund. Definitiv ist das aber eine sehr, sehr sichere, verdachtsunabhängige Personenkontrolle. Ja. Denn vier Menschen mit leicht dunkler Hautfarbe auf einem Fleck, da ist immer kein Verdacht. Genau, da herrscht kein Anfangsverdacht, die werden einfach so kontrolliert. Wir halten unsere Personalausweise auch schon mal bereit, wir werden ja sowieso nicht kontrolliert. Genau. Und sagen Tschüss.